ich dich ins Herz, zwar jedes Wort. Adieu, mein Schatz, wann gingst du fort? Ich hab dich tausend und eine Nacht geliebt, davon geträumt, dass es ewig hält, es kein Ende gibt. Nein, ich halt dich nicht, auch wenn das Herz zerbricht. Hab für dich gelebt, tausend und eine Nacht geliebt. Ich hab geglaubt, ich sei mehr für dich. Dass das anderen passiert, durch uns beide nicht. Glück vergeht, war mir nicht klar. Vielleicht war's für mich ja Liebe wahr. Ich hab dich tausend und eine Nacht geliebt, davon geträumt, dass es ewig hält, es kein Ende gibt. Nein, ich halt nicht, auch wenn das Herz zerbricht. Hab für dich gelebt, tausend und ein.